aber das ändert nichts an meiner Verfassung. Morgen bin ich tot, also können wir das heute doch lassen. Mir geht's gut, aber das ändert nichts, denn ich habe ständig meinen verdammten Kalender im Blick. Ich würde gerne gehen und ganz im Inneren denk ich daran und hab damit schon abgeschlossen. Keiner gibt mir meine Hoffnung. Kann ja sowieso alles über den Haufen werfen, denn ich weiß ja nicht mehr, ob ich morgen laufen werde. Alle Planung, die ich hatte, alles für die Katze. Kann froh sein, wenn ich weiteren Tage in meinem Bett aufwache. Jeden Tag und immer wieder kann ich das miterleben. Besser als eine Katze, ich hab mehr als 7 Leben. Ich verschwende jedes gottverdammte Tageslicht. Es macht mich wahnsinnig, sodass ich Panik krieg. Hey Bro, ist denn alles in Ordnung? Das wird doch alles wieder gut. Mach dir da keine Sorgen. Hey, ich brauche heute noch kein Psychiater, weil's mir morgen wieder besser geht. Und es nicht mit Problemen besser lebt. Ich kann nichts dagegen machen. Seit 8 Jahren gefangen, bin mein eigener Insasse. Verschwend du dein Leben, du hast nichts Besseres zu tun. Du hast in allem, was du machst, immer das Schlechtere gesucht. Dafür bekommst du die Quittung, deine Jahre liegen hinter dir. Sie liegen fest vergraben hinter deiner Zimmertür. Und was ist, wenn das alles stimmt, wenn ich recht hatte und einfach keiner was unternimmt? Wenn ich warte und dann alles zu spät ist. Wenn ich warte und dann alles zu spät ist. Ich bin verloren, ich bin gefangen, ich bin allein, ich bin gerannt und ich will, dass ihr mich auffangt. Ich verschwende jedes gottverdammte Tageslicht. Es macht mich wahnsinnig, sodass ich Panik krieg. Hey Bro, ist denn alles in Ordnung? Es wird doch alles wieder gut, mach dir da keine Sorgen. Ich brauche heute noch kein Psychiater, weil's mir morgen wieder besser geht und es nicht mit Problemen besser lebt. Ich brauche heute noch kein Psychiater, weil's mir morgen wieder besser geht und es nicht mit Problemen besser lebt. Ich verschwende jedes gottverdammte Tageslicht. Es macht mich wahnsinnig, sodass ich Panik krieg. Hey Bro, ist denn alles in Ordnung? Es wird doch alles wieder gut, mach dir da